So, zuletzt, ja. Ruhe. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Jahr Heiland. Ich bin promovierter Naturwissenschaft. Der Mensch ist eine energetische Matrix. Laut einer Feldtheorie bestehen aus, wer weiß das, wieder keiner. Oh. Die Zusammenhänge sind glasklar. Wenn ein Mensch autogen sein Kraftfeld verstärkt, das ist ganz wichtig. Richtig, habe könnte ich gerade er könnte er im Extremfall schweben, also levitieren. Das heißt, eine logarithmische Spirale auf zeitlich betrachtet nach innen. Das nennt man kalte Fusion. Vergesst nicht, ne? Sie müssen schon Ihren Kopf jetzt zum Denken benutzen. In der Zustände werden Sie staunen. Die Sonne ist kalt und warm. Die Erde ist erholt und Moment. Kalt und kurz und warm. Man ist wie sie durch Wolken. Die Sonne ist kalt und Moment. Die Erde ist erholt und warm. Kalt und kurz und Moment. Und damit beginnt man im Takt dynamisch. Was kommt da was? Ich kenne einen Physiker persönlich. Wir hatten auch die neue Physik kreiert. Nach dem Motto, Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe. Man steckt erst richtig drin. Bis, wenn man das sagen mal auf einer Klofrau und einer Hochzeitgefühl erklären kann. Und jeder Tag ist weg, wo man nicht einmal gelacht hat. Ich lache über Naturkatastrophen, die ich liebe. Ich war mal dabei bei Erdbeben, das ist herrlich. Und nach einer gewissen Zeit lässt das Denkvermögen dann nach. Werden Sie staunen, die Sonne ist kalt und warm. Die Erde ist erholt und Moment. Kalt und kurz und warm. Man ist wie sie durch Wolken, die Sonne ist kalt und Moment. Die Erde ist erholt und warm. Kalt und kurz und Moment. Aber die damit beginnt man im Takt dynamisch. Verstaunt er was? Heil, Abstand. Heil, militärische Disziplin. Heil, Abstand. Heil, Magneto-Hydrodynamik. Heil, Abstand. Heil, komm, mein Name ist Stolz. Heil, muss man anzapfen. Heil, Inklusion. Wer den Tee? Kann ich nur lachen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hab den Tee bestellt. Und wer hat Warsteiger bestellt? Wer den Tee? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hab den Tee bestellt. Und wer hat Warsteiger bestellt? Wer den Tee? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hab den Tee bestellt. Und wer hat Warsteiger bestellt? Wer will Tee? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer hat Tee bestellt? Und wer hat Warsteiger bestellt? Zusammenhänge sind glasklar. Die Wesenheiten im Inneren unserer Erde, das ist die Erde ist ja hohl, verfügen nämlich über ein Alter von 800 Jahren etwa. Das hier ist nichts anderes als ein Strafplanet. Die lachen uns aus. Ja, klar.